Es ist morgen im Käsekuchenland. Na ja, morgen, es ist kurz vor eins. In einer gemütlichen Käsehöhle schläft schlummermümmelmüde die wahrscheinlich goldigste Maus der Welt. Sanft und ruhig, wie ein kleiner Engel. Es ist Diddle. Und neben Diddles Ritzeratzebett steht sein knallbunter, müde Mäusemuntermachwecker. In ein paar Sekunden müsste es mal wieder soweit sein. 3, 2, 1, jetzt! Guten Morgen, Sie wollten geweckt werden? Spring, Maus, Diddle, spring, Maus, Diddle. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Riechst du nicht den Käse? Riechst du nicht den Käse? Schmatz, schmatz, schmatz. Schmatz, schmatz, schmatz. Zweimal schlafen, dann geht's los, dann ist mein Geburtstag, hops, hurra, hops, hurra. Für eine richtige Super-Duper-Diddle-Geburtstagsparty muss allerdings allerhand organisiert werden. Mal sehen, was habe ich denn schon erledigt? Ah, da liegt ja meine Liste. Spiele sind vorbereitet. Mhm. Musik ist da. Mhm. Käse kaufe ich morgen. Getränke auch. Mhm. Ja, dann habe ich ja schon alles. Prima. Meine Gäste werden... Gäste? Ich habe ja noch gar niemanden eingeladen. Tja, da hätte unser lieber Diddle fast das Wichtigste vergessen. Oh je, was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Aber dann kommt ihm Gott sei Dank die rettende Idee. Ich möchte, dass Gäste kommen. Also muss ich welche einladen. Also muss ich Einladungen verschicken. Um Einladungen verschicken zu können, muss ich erst welche basteln. Die weltbeste Einladungsbastlerin ist Diddlina. Ich muss also sofort Diddlina anrufen. Wo ist die Nummer? Ach ja, im Kopf. Diddlinas Nummer merke ich mir. 22194. Hallo, 22194. Ich bin im Moment nicht hier. Sprich aufs Band, dann hast du Glück. Und ich rufe dich bald zurück. Sei so lieb, nach dem... Diddlina, hier ist Diddle. Du musst mir bitte, bitte unbedingt helfen. Ich brauche Gästeeinladungen. Ich brauche Gäste für die Einladungen. Weil ich doch in 2 Tagen Party habe und einen Geburtstag mache. Ich meine, ich brauche Partys für die Einladungsgäste. Diddlina, ruf mich bitte an, ja? Als Diddle diesen Notruf erledigt hat, geht es ihm schon bedeutend besser. Hab ich ein Glück, dass Diddlina meine Freundin ist. Die hilft mir bestimmt. Ich mochte sie ja schon vom ersten Augenblick, als wir uns kennengelernt haben. Das war ein Tag. Es war ein Tag, an dem Diddle mal wieder einen unglaublichen Mega-Mampf-Kohldampf-Appetit hatte. Irgendwo muss doch noch eine Ecke Emmentaler sein. Oder ein junger Gouda. Oder ein Mittelalter. Oder ein alter Gouda. Oder ein uralter Gouda. Ich muss mal in meinem großen 3-Sterne-Immer-Frisch-Halte-Bleib-Lecker-Löcher-Käse-Vorratskühlschrank nachschauen. Hallo, Käse. Wo bist du? Doch der sonst so prall gefüllte 3-Sterne-Immer-Frisch-Halte-Bleib-Lecker-Löcher-Käse-Vorratskühlschrank ist leer. Wohl keiner da. Dann muss ich mich wohl auf eine kleine Käsebesorgungsorganisationseinkaufstour machen. So schwingt sich Diddle seinen blauen Alles-Reinpass-Rucksack auf den Rücken und stapft fröhlich los. Er läuft durch Wiesen und Wälder, Honigfelder, vorbei am Himbeermarmeladenroten Ketchupbaum und an den Schokoladefelsen, bis er schließlich an einer Treppe steht. Vor der Treppe hängt ein Schild. Was steht denn da? Achtung, supergruselobergeheimer Käsekeller. Wer sich hier reintraut, der traut sich eine ganze Menge. Ein seltsames Schild. Aber Diddle wäre nicht Diddle, wenn er sich von so etwas abschrecken ließe. Schließlich traut er sich mehr als eine ganze Menge. Und die Aussicht auf einen richtigen Käsekeller ist nun wirklich spritzsprudelspaßig verlockend. Käse! Ein ganzer Keller voll und alles nur für mich. Oh, das ist aber eine gänsehautschaurige Gruseltreppe. Egal. Käse ist Käse. Abenteuerlustig, mutig und natürlich vor allem käsehungrig steigt Diddle die feuchte, lätschige Treppe hinunter. Das untere Ende ist von oben kaum zu sehen, so dunkel ist es. Als er die unterste Stufe erreicht, steht er plötzlich vor einer gigagroßen, schokoladenbraunen Holztür. Ein modriger Geruch steigt ihm in die Nase. Auf der Tür steht in großen, von Spinnweben verschleierten Buchstaben Käsekeller. Ein bisschen duftet es schon nach Käse. Ich steck mal meine Springmausschnauze hier ins Schlüsselloch. Ups, die Tür ist ja offen. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig drücke und die Tür nur einen winzigen Spalt weiter rauf. Diddle ist durch die Tür gefallen und direkt auf einer Rutsche gelandet. Jetzt rast er mit Hyperspringmaustempo immer tiefer in den Käsekeller. Hoffentlich komme ich bald irgendwo an. Angekommen. Aber wo? Mann, ist das dunkel hier. Und wo ist überhaupt der schmatz-yummy lecker Käse? Käse. Wo hast du dich versteckt? Du willst also, dass ich dich suche, was? Okay, du Käse. Mir egal, wo du steckst. Hab auch gar keinen Hunger mehr. Dann gehe ich eben wieder. Jawohl. Ich kletter hier einfach wieder raus. So. Oder vielleicht so. Oder so. Was klappert denn da die ganze Zeit so? Meine Zähne. Oh je, ich werde hier nie wieder rauskommen. Nie wieder. Ich werde für immer und ewig in diesem furchtbaren... Hä? Und schneller. Links und rechts. Ja. Und Landung. Mit einem Mal poltert ein Mäusemädchen von der Rutsche direkt vor Diddles große Springmausfüße. Huch, wer bist du denn? Mein Name ist Diddle und wir befinden uns in einer auswegslosen Situation. So, auswegslose Situation? Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Wir sitzen in einer furchtbar katastrophenschrecklichen Falle. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Die Rutsche ist viel zu steil und total glibberglatt glitschig. Wieso willst du denn über die Rutsche hoch? Schau, wenn man mit dem linken Springmausfuß auf diese Steinplatte hier tritt und gleichzeitig den versteckten Hebel hinter dem dritten kleinen Sims von links nach rechts schiebt, dann kann man diesen Schwenkstein zur Seite drehen. Das ist doch total einfach. Ja. Puh, total einfach. Weiß ich doch selber. Na, dann weißt du ja auch, dass man dann durch den riesigen Käsekeller Mäusebaby Pippi leicht nach oben kommt, wenn man ein bisschen clever ist. Oh, durch den Käsekeller. Ja, natürlich weiß ich das. Aber wer will schon durch den Käsekeller? Na, ich zum Beispiel, weil ich einen riesenbauchleergroßen Käse-Mampfhunger habe. Du ja wohl auch, sonst wärst du bestimmt nicht hier. Hunger? Nö, hab ich eigentlich nicht. Aber wenn du drauf bestehst, begleite ich dich natürlich. Dann brauchst du keine Angst zu haben. Wie heißt denn du eigentlich? Ich bin Diddlina. Aber eins solltest du wissen, Angst hab ich keine. Mit diesen Worten schlüpft Diddlina durch die Maueröffnung in den Käsekeller. Diddle folgt ihr. Allerdings steht in seinem Gesicht geschrieben, dass ihm die ganze Sache noch nicht geheuer ist. Der Käsekeller ist riesengroß. Darin gestapelt lagern Unmengen von Käse. Käse an den Wänden, Käse auf dem Boden, Käseecken an der Decke, Käse stecken in den Ecken, in Regalen. Käse, Käse, Käse! Käse! Wow! So viel Käse! Jetzt guck doch nicht so, als hättest du das alles noch nie gesehen. Ran an den Lecker-Schmecker-Käseschmaus! Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen! Wie? Wer zuerst fertig ist? Das schaffen wir nie! Ich schon! Schließlich bin ich unangefochtene Käseschnell-Wettessmeisterin! Und ich bin der weltschnellste Käse-Vielesskönig! Na dann, auf die Käse! Fertig, los! Kannst du schon nicht mehr? Klar kann ich noch. Das war doch erst der Anfang. Nachdem beide ungefähr 12-mal ihr eigenes Körpergewicht an Käse gegessen haben, steht fest. Unentschieden. Aber beim Drei-Käse-Hochhüpf-Wettbewerb hast du keine Chance gegen mich. Meinst du? Und so liefern sich Diddl und Diddlina einen Super-Springmaus-Käse-Hochhüpf-Wettbewerb, wie es ihn im Käsekuchenland noch nie gegeben hat. Ich hab die Käsekellerdecke mit den Fingerspitzen berührt. Aber ich kann höher. Ich bin mit den Ohren an der Decke angekommen. Gut, dann müssen wir eben beide gleichzeitig springen, um zu sehen, wer höher kommt. Oh, Käse. Auf drei. Drei. Aua, mein Kopf. Schon wieder unentschieden. Dann bleibt jetzt nur eins. Du meinst. Genau. Und Diddl und Diddlina machen sich bereit für den härtesten Wettbewerb, den es unter Springmäusen gibt. Das große Finale der Springmaus-Olympiade. Schnelltreppen hochrennen. Du forderst mich heraus? Du glaubst, dass du mich im Schnelltreppen hochrennen schlagen kannst? Mich? Genau. Aber du traust dich wahrscheinlich nicht. Und wie ich mich trau. Und mit diesen Worten rennt Diddl los. Die ersten vier Stufen nimmt er mit einem gewaltigen Springmaus-Hüpf-Hechtsprung. Im 0,nix ist er auf dem ersten Treppenabsatz. Hey, warte! Ohne Startzeichen gilt es nicht. Aber Diddlina ist ihm sofort auf den Fersen. Schon auf dem zweiten Absatz ist sie direkt hinter ihm. Fast gelingt es ihr, ihn zu überholen. Doch Diddl macht sich so breit, wie er nur kann. Lass mich vorbei, du Schneckenspringmaus-Lami. Vierter, fünfter, sechster Treppenabsatz. Diddlina ist immer noch hinter Diddl. Der Wind mit den Ellenbogen rudert, damit sie nicht durchkommt. Doch was ist das? Diddl verringert die Geschwindigkeit. Jetzt bleibt er stehen, dreht sich mit dem Rücken zur Wand und... Uiuiui, ich glaube, meine Hose ist gerissen. Schon ist Diddlina neben ihm. Na, schon keine Puste mehr? Puh, ich geb dir nur ein bisschen Vorsprung, damit es fairer ist. Ich weiß ganz genau, was dahinter steckt. Was? Du hast gesehen? Genau. Ich hab schon die ganze Zeit gemerkt, dass du nicht mehr kannst. Ach so, tja. Aber ich kann noch. Und deshalb gewinne ich auch. Jetzt hüpft Diddlina vorbei, während Diddl sich immer noch gegen die Wand quetscht. Mit wenigen Sätzen ist sie bereits um die Ecke. Und außer Sicht, außer Sicht. Tja, den Sieg wird ihr wohl niemand mehr nehmen können. Verflixt. Muss die Hose denn ausgerechnet jetzt reißen? Hätte ich doch nur nicht so viel Käse gegessen. Wenn ich den Riss mit den Händen zuhalte, geht's wohl. Vielleicht hole ich sie ja noch ein. Aber als Diddl wieder an der Erdoberfläche ankommt, ist weit und breit keine Mäuseseele mehr zu sehen. Diddl macht sich auf den Heimweg. Soll bloß nicht glauben, dass ich die nett fand. Mir total egal, wo die jetzt ist. Da lasse ich sie extra gewinnen und dann haut sie einfach ab. Typisch Mädchen. So brummelt Diddl vor sich hin, als er wieder nach Hause marschiert, zu seiner gemütlichen Käsehöhle. Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere, aber irgendetwas ist heute nicht so wie sonst. Wie hieß sie noch? Diddlina. Seltsamer Name. Die war auch seltsam. Obwohl, Eigentlich war es ja doch ganz nett. Und wie die mich immer angeguckt hat. Das ist Diddle noch nie passiert. Über Mäusemädchen nachdenken. Wo gibt's denn sowas? Hatte sie eine grüne oder eine blaue? Oder doch vielleicht eine rote Schleife zwischen ihren Kuschelmuschelmäuseohren? Ob sie mich wohl mochte? Naja, jetzt ist sie ja weg. Und das ist auch gut so. Glaub ich zumindest. Zu Hause angekommen, hat Diddle zum ersten Mal in seinem Leben keinen richtigen Hunger. Na, dann schlafe ich dafür einfach ein bisschen früher. Aber das mit dem Schlafen klappt heute auch nicht so richtig. Stundenlang wälzt sich Diddle hin und her. Ich glaube, ich werde krank. Womöglich schnupfende Mäuse, Erkältungshusten, Grippe. Aber ich habe gar kein Fieber. Mal Temperatur fühlen. Kalt wie eine Mäuseschnauze. So geht es die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag. Schon wieder keinen Appetit. Diddle sieht aus wie ein Häufchen Mäuseelend. Seine schönen großen Mäuseohren hängen ihm bis zu den Knien. Hinzu kommt, dass ihm ständig ein Satz durch den Kopf geht und er ihn einfach nicht vergessen kann. Ich bin Diddelina. Vielleicht habe ich eine Schraube locker. Oder vielleicht nicht mehr alle Löcher im Käse. So sitzt Diddle in seinem alten Knirze-Knarze-Schaukelstuhl und grübelt verzweifelt darüber nach, warum es ihm nur so schlecht geht. Oh, Käse. Seit wann geht das schon so? Genau, seit ich im Käsekeller war und dort diese Diddelina getroffen habe. Am Käse liegt es sicher nicht. Dann liegt es vielleicht an Diddelina? Das könnte es wohl. Und wenn Diddle wüsste, wer genau in diesem Moment sein Klingelschild liest. Diddle! Hier wohnt er also. Oh, und das Fenster ist offen. Auch ihr ist Diddle seit der Begegnung im Käsekeller nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Tagelang hat sie nach seiner Höhle gesucht und ihn endlich gefunden. Auf flüsterknisterleisen Mäusesohlen schleicht sie jetzt zum Fenster, um einen Blick hineinzuwerfen. Was sie sieht, macht sie ratlos. Oh, was hat er denn? Warum vermisse ich sie nur so sehr? Vermissen? Wen er wohl vermisst? Ach, Diddelina. Mich? Ups. Diddle traut seinen Augen nicht. Plötzlich sieht er Diddelina am Fenster stehen. Hallo. Und vor lauter Schreck... Diddelina? ...verliert Diddle in seinem Knirze-Knarze-Schaukelstuhl das Gleichgewicht. Hallo, Diddelina? An dich habe ich ja überhaupt nicht mehr gedacht. Ich hatte dich auch schon fast vergessen. Aber dann bin ich ganz zufällig hier vorbeigekommen. Huch, was? Wer? Ich meine, hä? Ach so, die Türklingel. Was mache ich jetzt? Ach ja. Genau, auf, die Tür auf. Diddle hat ein bisschen Schwierigkeiten, aus seinem Tagtraum aufzuwachen. Aber trotz Verwirrung schafft er es schließlich, die Tür zu öffnen. Hallo, Diddle. Diddelina. Hey, kannst du Gedanken lesen? Gerade habe ich daran gedacht, wie wir uns kennengelernt haben. Gedanken kann ich zwar keine lesen, aber meinen Anrufsammelkasten abhören, das kann ich. Nur leider habe ich 0,0 so gut wie überhaupt gar nichts verstanden. Was brauchst du denn jetzt noch für deine Party? Du kannst doch so schön malen, ne? Und weil du so schön malen kannst, habe ich mir gedacht... Du könntest vielleicht ein paar von den Einladungen... Malen? Natürlich kann ich das. Granatenstarke Idee. Ich hole schnell Papier und Farben. Dann kann's gleich losgehen, ja? Ich hab schon alles. Über und über mit Farbtöpfen, Pinseln, Stiften und blubberbunten Papier beladen, schwankt Diddle ins Zimmer. Man sieht ihn kaum hinter dem Riesenstapel. Ganz oben auf liegt ein Blatt Papier. Und hier ist die Liste. Liste? Etwa wieder eine Liste deiner Lieblingskäsesorten? Och, Diddl, ich dachte, wir machen jetzt die Einladungen. Tun wir ja auch. Das hier ist die so viele Namen, kann ich mir sowieso nicht merken, Einladungsliste. Für meine Geburtstagsparty. Lass mal sehen. Hey, da stehe ich ja gar nicht als Erste. Nein? Nein, da steht ein anderer Name. Uka, Akka, Akka was? Och, deine Kritzelkrickel-Krackelschrift kann man wirklich absolut nicht entziffern. Akka Turbo heißt das. Das sieht man doch sofort. Und warum stehe ich da nicht als Erste? Der fängt mit A an. A wie Akka Turbo. Oder A wie Alphabet. Oder A wie... Wie Ausrede. Hab ich dir eigentlich schon mal die Gänsehaut-Kribbel-spannende Geschichte erzählt, wie das war, als ich Akka Turbo kennengelernt habe? Nein, die kenne ich noch nicht. Aber du weißt ja, dass ich nichts mehr liebe als deine Gänsehaut-Kribbel-spannenden Geschichten. Natürlich nur, wenn sie nicht zu gruselig sind. Das war nämlich so. Es war ein wunderschöner Sommertag. Seit Stunden ist kein Wölkchen am Himmel über dem Käsekuchenland zu sehen. Hunderte von Blüten verströmen, riecht das lecker süße Düfte. Wieder einmal ist Diddl unterwegs, auf einer kleinen Nur-mal-schauen-ob's-irgendwo-Käse-gibt-Informationstour. Nur mal schauen, ob's irgendwo... Eigentlich geht Diddl jeden Tag immer denselben Weg. Dadurch ist gesichert, dass er sich fast nie verläuft. Heute gehe ich, glaube ich, mal da drüben lang. Da war ich ja noch nie. Boah, das wird sicher spannend. Diddl biegt ab und schlägt sich durch die 1000-Zweige-dichte Wildnis. Hinter ihm wächst alles sofort wieder zu. Viele für Diddl ganz unbekannte Pflanzen gibt es hier. Kokosflockenpalmen und Kaugummibäume stehen dicht an dicht. Zu seinen Füßen ranken wilde Kartoffelchipsbüsche. Hui, sogar mit Papala Paprika. Am Rande einer Lichtung kommt Diddl eine kleine Gestalt entgegen, die sich ebenfalls mit viel Mühe durchs Dickicht kämpft. Hallo. Tagchen. Hallo. Schönen guten Ciao. Ich muss weiter. Die kleine Gestalt stapft weiter. Auch Diddl geht noch ein paar springmausgroße Schritte. Er wird langsamer. Er bleibt stehen. Seinem Ich verstehe gerade nur Bahnhofgesicht ist anzumerken, dass in seinem Gehirn höchst komplizierte Vorgänge ablaufen. Das war doch ein Vogel. Vögel fliegen. Kein Vogel muss sich durchs Dickicht quetschen. Und dann war es doch kein Vogel. Es sah aber aus wie ein Vogel. Komisch. Diddl beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Hallo? Entschuldigung. Du, Herr Vogel? Ja, bitte, ich... Ach, du meinst mich? Hallo. Ich dachte, du hättest vielleicht meinen Namen gesagt. Hast du aber gar nicht. Also tue ich es. Akka Turbo, das ist mein Name. Ich bin ein Rabe. Genauer gesagt, ein Feuerschwanz-Mini-Rabe. Und ich bin Diddl. Aber sag mal, du bist doch ein Vogel? Ich? Na klar, ein Vogel. Hier, Schnabel, Federn, eine Tüte Vogelfutter mit Popcorn. Ein Vogel, zweifellos. Aber sowas von Vogel. Ich bin ja sogar ein Rabe. Ein Feuerschwanz-Mini-Rabe. Ja, aber irgendwas ist anders. Ich hab's. Du fliegst ja gar nicht. Fliegen. Lächerlich. Ich könnte natürlich fliegen, aber nur dumme Vögel fliegen. Da wird einem schlecht. Oben ist die Luft ganz dünn. Oh, ich würde gerne fliegen können. Ja, ich auch. Ups, nein, ich meine natürlich... Flieg doch mal was vor. Kein Thema. Fliegen, klar, locker. Fliegen? Ach ja, fliegen. Gemeinsam gehen Diddl und Akka Turbo hinaus auf die Lichtung. Und? Okay, schau her. Das da ist doch nicht Fliegen. Das ist Hüpfen. Das kann ja sogar ich. Na gut, Aber was ich jetzt mache, das kannst du bestimmt nicht. Das ist einmalig. Oh, das ist toll. Das ist jetzt aber wirklich fliegen. Und der kleine blaue Vogel rennt mit einem Mega-Mäuse-Affenzahn los. Er springt vom Boden ab wie ein Gummiball, saust mit dem Kopf voran wie ein Pfeil durch die Luft und bleibt schließlich mit seinem gelben Schnabel im Stamm einer großen alten Eiche stecken. Na, oh, was sagst du jetzt? Also das war ja wohl immer noch nicht fliegen. Oh, kannst du mich wenigstens mal hier rausziehen? Gib's doch zu, du kannst überhaupt nicht fliegen. Dafür kann ich lachen, singen, hacken, picken, Sachen nass machen, sägen, klopfen, plappern, essen. Aber nicht fliegen. Ja, doch. Nein, nicht direkt. Obwohl... Wenn du willst, bringe ich es dir bald. Du? Oh, eine Springmaus? Eine Springmaus ist doch kein Vogel und kann infolgedessen auch nicht fliegen. Das habe ich gelesen. Lesen kann ich nämlich auch. Ich kann lesen, hacken, picken, Sachen nass machen, sägen, klopfen, tappern, essen... Stopp! Hör auf! Oder besser, hör zu! Fliegen kann doch nicht zu Elefantentonnen schwer sein. Das üben wir jetzt. Erster Schritt... Mit den Flügeln schlagen. Wild mit den Armen rudernd, macht Diddle dem kleinen Raben vor, wie man seiner Ansicht nach fliegt. Akaturbo ist zunächst wenig begeistert. Aha, na toll. Das ist also Fliegen, ja? Und was ist mit Abheben? Zweiter Schritt. Anlauf nehmen. Zum Fliegen braucht man Schwung. Oh, hallo, wo rennst du denn hin? Hey, Dingsbums, warte. Ich meine, Diddlemaus. Dritter Schritt. Starten! Nein, erst brauche ich noch mehr Anlauf! Mit Riesenspringmaussätzen entfernt sich Diddle schnell von Akaturbo. Der rennt mit seinen kurzen Mini-Rabenbeinen hinterher. Hey, das ist ja unerhört! Rennt einfach weg! Bleib stehen! Nicht so schnell! Siehst du? Und? Hebst du schon ab? Doch von Abheben kann bei Akaturbo noch nicht die Rede sein. Er versucht verzweifelt, mit Diddle Schritt zu halten. Plötzlich ein dicker, viereck-quadratischer Dominostein. Mitten im Weg. Zum Ausweichen ist es zu spät. Akaturbo bleibt mit dem rechten Bein hängen. Er droht, nach vorn zu stürzen. Panikartig reißt er die Flügel hoch, um sich abzufangen. Ups. Oh, geschafft. Nicht hingefallen. Kein bisschen. Aber, was ist los? Oh, ich bin in der Luft. Ich fliege. Ein kleiner, kaum spürst du mich Windstoß ist ihm unter die ausgebreiteten Flügel gerauscht und hat ihn glatt in die Luft gehoben. Diddle, ich fliege! Was? Wo? Hä? Wo bist denn du? Na wo schon? Hier oben, in der Luft, hier bin ich. Was mache ich denn jetzt? Erstmal weiter flattern. Das ist ganz wichtig. Und vor allem ruhig bleiben. Oh, ich bin ganz ruhig. Ui, das macht Spaß. Und was ich alles sehen kann von hier. Deine Ohren. Die sehen ja lustig aus von hier oben. Ist das alles, was du siehst? Meine Ohren? Nein, ich sehe noch viel mehr. Die Spitze vom Schokoladenfelsen und den gesamten Zuckerwatte-Bauschwald und das ganze Universum. Ach, was sag ich? Das ganze Käsekuchenland. Nein, ich sehe die ganze Welt. Ich bin der König der Welt. Uah, uah! Die Welt von oben sehen, nie wieder gehen. Ein Wunder ist geschehen. Fliege hoch, das ist so schön, kribbelt im Bauch, ein Looping kann ich auch. Flattern, schweben, gleiten, hoch und runter zu den Seiten, mit den Möwen und den Meisen, hoch am Himmel kreisen. Das ist die Spezial-Akaturbo-Flugflattertechnik! Von oben sehen, Wunder geschehen. Lass mir den Wind um meinen Schnabel wehen. Fliege hoch, das macht so Spaß. Kribbelt im Bauch, ein Looping. wie sieht's mit Landen aus? Landen? Oh, oh, das lerne ich morgen. Für heute reicht es mit dem Lernen. Akaturbo dreht noch weitere 8 große Weltumseglerrunden mit seiner wirklich speziellen Spezial-Akaturbo-Flugflattertechnik. Dann merkt er, wie seine Flügel langsam schwer werden. Mehr und mehr verliert er an Höhe. Ich muss jetzt doch runterkommen. Hilfe! Diddle! Hilfe! Auf Käse! Ich weise dich ein. Ein Käsekrümel kleines Stück weiter nach rechts. Geschwindigkeit drosseln. Landeklappen ausfahren. Welche Landeklappen? Egal, vergiss es. Du kommst gut rein. Eine Idee weiter links. Sauber. Ja, du kannst es. Oh nein, du kannst es doch nicht. Du bist zu niedrig. Etwas Schub geben, etwas Schub. Langsamer. Etwas höher. Es reicht nicht. Durchstarten. Durchstarten. In letzter Sekunde wirft sich Diddle Fußballtorwart hecht schnell auf den Boden, als Akaturbo wie eine außer Kontrolle geratene Mondrakete haarscharf über ihn hinweg donnert. Vorsicht, der Baum! Zu spät! Oh oh! Akaturbo, Akaturbo, bist du verletzt? Nein, aber kannst du mich hier nochmal rausziehen? Danke. So geht also Landen, ja? Fein, fein, fein, fein. So lernte Akaturbo an diesem wunderschönen Sommertag fliegen, landen und Diddle kennen. Und seitdem sind wir die allerdicksten Freunde. Ich finde, du solltest den Einladungsumschlag für Akaturbo besonders hübsch anmalen. Stimmt. Das hat er sich verdient. Was malst du lieber? Herzchen oder Blumen? Am liebsten male ich Käse. Ach, typisch Diddle. Aber Blumen male ich auch gerne. Gib mir doch bitte mal den Pinsel und etwas Gelb, ja? Danke. So, geht los. Kaum hat Diddle den Pinsel in der Hand, malt er auch schon mit super Springmauseifer riesige blubberquietschknalligbunte Kleckse, Striche und Kreise. Er malt nicht nur die Einladungen an, sondern auch noch den Tisch, sich selbst und das halbe Zimmer. Lina, wo ist denn die blaue Farbe? Ah, da. Oh, hoppla. Ein bisschen malt er sogar Diddelina an. Hey, hey, hey. Entschuldigung. Aber irgendwann ist es geschafft. Es sind wunderschöne Einladungen geworden, zum Auf- und Zuklappen, in allen Farben bemalt. Die Namen sind drauf, alle sind fast richtig geschrieben und in Umschläge verpackt. Auf dem Heimweg wirft Diddelina sie in den Briefkasten, damit sie noch rechtzeitig ankommen. Am nächsten Morgen hätte Diddle fast verschlafen. Guten Morgen, Sie wollten geweckt werden? Spring, Maus, Diddle, spring, Maus, Diddle. Schläfst du noch? Riechst du nicht den Käse? Riechst du nicht den Käse? Schmatz, schmatz, schmatz. Schmatz, schmatz, schmatz, schmatz. Einmal schlafen, noch einmal schlafen. Aber erst einkaufen. Ich muss mich beeilen. Diddelina wartet bestimmt schon auf mich. In Ultrawirbelwindeseile zieht Diddle sich an und rennt mit seinem blauen Alles-Reinpass-Rucksack los. Den Emmentaler Weg hinunter, nach rechts in die Käseallee, dann um die scharfe Kurve beim Schokoladenfelsen, noch zweimal links, einmal rechts und schon ist er da. Diddelina wartet schon beim Alles, schreit weit und breit, kauft das Obst der Jahreszeitmarktplatz. Guten Morgen. Hallo, Diddle. Ich hab schon mal überlegt, was wir brauchen. Auf jeden Fall Nöchersberger Käselimonade. Die kriegen wir hier auf dem Markt. All die anderen Sachen wie Obst und Käse müssen wir nicht kaufen. Die finden wir im Käsekuchenland doch an jeder Ecke. Stimmt. Lass uns doch einfach zum Multivitamin-Vielfruchtbaum gehen. Der hängt voll mit Ananasen, Bananen und Panamanamnam-Mandarinen. Oh, Käse. Und hinterher schauen wir noch bei der Himbeerenhöhle vorbei, ja? Und dann sollten wir noch verschiedene Sorten Käse finden. Und ganz wichtig, Honig. Honig? Diddelina schaut Diddel an, als sei er von allen guten Springmäusen verlassen. Aber seit wann magst du den Honig? Doch nicht für mich, für Pimboli. Stimmt. Pimbolis Einladung habe ich ja selbst noch mit einem Kleckswaldhonig zugeklebt. Und ich habe die Briefmarke extra mit super lecker Blütenhonig festgeklebt. Ist Pimboli denn wirklich nur Honig? Naja, zur Not kann er schon auch andere Sachen essen. An dem Tag, als wir uns getroffen haben zum Beispiel, da war er sogar mit Schokoladeneis zufrieden. Das war eine ganz fabulöse, fantastisch verrückte Geschichte. Es begann damit, dass ich auf dem super seltene Sachen Finn Flohmarkt einen ganz komischen Käse gefunden habe. Der war total anders als alle Käse, die ich bisher gesehen hatte. Der seltsam grünlich schimmernde Käse gibt Diddle wirklich Rätsel auf. Sechseckige Löcher, ein schnupper-super aromatischer Geruch und diese Pfefferminzblattgrüne Farbe. Da gibt es nur eins. Das 1000 doppelseitige Nachschlag-Alles-Wiss-Springmaus-Lexikon. Puh, da muss ich wohl mal wieder auf den Dachboden. Seufzend macht Diddle sich auf den Weg nach oben. 482 wackelige Treppenstufen sind schließlich kein Pappenstiel für eine kleine Springmaus. 1, 2, 3, 4, 5, 479... 481, 482, uff, geschafft. Mit letzter Kraft öffnet Diddle die Klappe zum Dachboden. Der Dachboden, unendliche Weiten, unendlicher Staub. Hier befinden sich die eigentümlichsten Dinge. Eine uralte Standuhr von Diddles Urgroßvater, die schon immer mindestens 2 Monate nachging. In einer Ecke steht hinter staubigen Kisten Großmama Diddelindes Nähmaschine, auf der damals Diddles erste Ohrenschoner genäht worden waren. Hui! Hier war ich aber schon Mäuseschwanz lange nicht mehr. Du liebe Zeit, liegt hier viel Gerümpel. Wie soll ich da bloß mein Lexikon finden? Mit wenig Hoffnung beginnt Diddle sich durch die Kisten, Kästen und Koffer zu wühlen, die überall verstreut herumliegen. Hier ist nix. Und da ist auch nix. Nanu, was ist das denn? Ach ja, auch nix. Sowas. Und hier ist ja unheimlich nix. Lexikon, wo bist du? Hier bin ich. Hä? Mein Lexikon kann sprechen? Das kann doch gar nicht sein. Hey, Lexikon, sag mal piep. Piep. Wow, mein Lexikon spricht mit mir. Dann muss ich ja gar nicht mehr nachschlagen. Wie heißt der grüne Käse mit den sechseckigen Löchern? Woher soll ich das denn wissen? Na, du bist doch ein Lexikon. Bin ich nicht. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Doch, nö. Nö, doch. Oder doch, lieber, nö, doch, doch. Ich sehe aber gar nicht aus wie ein Lexikon. Das sagen alle Lexikons. Wo bist denn du überhaupt? Na, hier drin. Mit seinen großen, gespitzten Springmausohren versucht Diddle herauszufinden, wo die Stimme herkommt. Ganz oben, auf einem völlig eingestaubten Regal, bewegt sich plötzlich ein zerknautschter Lederkoffer. Er ist über und über beklebt mit Souveniraufklebern. Honolulu, Rimini, Kuala Lumpur und Rüsselsheim. Diddle wuchtet ihn auf den Boden. Nicht zu schütteln und rütteln, mir wird ganz schlecht. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Diddle öffnet den Koffer vorsichtig. Drinnen ist kein Lexikon. Stattdessen ein Teddy. Entschuldigung. Hast du vielleicht ein sprechendes Lexikon gesehen? Es ist sehr dick und ziemlich groß. Ein Lexikon habe ich nicht gesehen. Hier ist nur mein kleines gemütliches Bettchen, meine Honiggläser und meine Knuffel-Teddy-Spezial-Leuchttaschen-Lichtmachlampe, weil es hier drin sonst so schrecklich finster-schwarz-mitternachtsdunkel ist. Ah ja. Und ein Lexikon kann ich gar nicht gesehen haben. Ich habe nämlich den ganzen Tag geschlafen. Oh, tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Dann schlaf mal schön weiter. Halt, ich möchte aber gar nicht mehr schlafen. Was machen wir denn dann mit dir? Am liebsten? Ja? Am liebsten könnten wir mit mir machen, dass du mich auf den Arm nimmst und ein bisschen knuffelst. Ich bin schon so lange nicht mehr geknuffelt worden. Also, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Liebevoll nimmt Diddle Pimboli auf den Arm und drückt ihn probehalber erstmal ganz zart. Ist das schön. Ich bin nämlich ein Knuffelteddy und für uns Knuffelteddys ist Knuffeln das Allerschönste, was es auf der ganzen Welt gibt. Dann drückt er Pimboli ein zweites Mal. Tut das gut. Der kleine Bär hat seine dünnen Ärmchen ganz fest um Diddles Hals geschlungen. Ui, wie schön. Komm, nimm mich an die Hand. Ich bin schon ganz gespannt, wie es da draußen ist. Allein möchte niemand sein. Ich bin doch noch so klein. Wollen wir Freunde sein? Denn jetzt bin ich wach und möchte knuffeln. Du knuddelst mich und ich knuffel dich. Jetzt will ich spielen und ein bisschen schmusen. Warum sagst du denn gar nichts? Weil ich keine Luft mehr bekomme. Deine Arme. Ich ersticke gleich. Entschuldige, das wollte ich nicht. Wir machen das immer so in Südwest-Knautschanien. Südwest-Knautschanien? Wo ist denn das? Das ist da, wo ich in diesen Koffer gestiegen bin. Und dann weiß ich auch nicht mehr so genau. Und wo bin ich jetzt? Das weiß ich genau. Du bist auf meinem Dachboden. Und mein Dachboden ist im Käsekuchenland. Und ich bin Diddle. Mein Name ist Pimboli. Und im Käsekuchenland war ich noch nie. Das ist bestimmt furchtbar weit weg. Oh je. Und Hunger habe ich auch. Dann müssen wir wohl was zu essen für dich suchen, Pimboli. Komm doch einfach gleich mal mit in die Speisekammer. Aber vorher könntest du mir vielleicht noch helfen, mein 1000-doppelseitiges Nachschlag-Alles-Wiss-Springmaus-Lexikon zu finden. Meinst du, wenn ich dir helfe, geht es schneller? Ich bin, glaube ich, nicht so gut im Helfen. Oh doch, das bist du bestimmt. Na schön, dann lass uns anfangen zu suchen. Während Diddle wie besessen weiter den gesammelten Krimskrams durchsucht, sitzt Pimboli neugierig in seinem Koffer und verfolgt gespannt das Geschehen. Gleich haben wir es. Nur noch eine Springmaus-Mini-Suchminute. Ich werde mal hier hinter dem alten schwarzen Vorhang nachsehen. Du meinst, du willst wirklich in diese finster-schwarz-mitternachtsdunkle Ecke kriechen? Da hab ja sogar ich mich noch nie hingetraut. Und ich wohne hier schon eine ganze Weile. Klar. Vielleicht ist das Lexikon ja irgendwo dahinter. Nichts. Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Auf dem Schrank. Du willst auf den Schrank? Nein. Wo denkst du hin? Ich bin viel zu schwer. Aber ein kleiner Knuffelteddy aus Südwest-Knautschanien käme da mit Leichtigkeit hoch. Du kennst jemanden aus Südwest-Knautschanien? Ja, dich. Mich? Ach ja, stimmt ja. Was? Ich soll auf den Schrank? Es kostet Diddle seine ganze Springmaus-Überredungskunst, bis der kleine Knuffelteddy endlich auf den alten Holzschrank klettert. Und? Schon irgendwas gefunden da oben? Nein, Hier ist es so dunkel, dass ich meine eigenen Knuffel-Teddy-Tats nicht mehr sehen kann. Ich glaube, ich komme lieber wieder runter. Am besten rückwärts. Ganz langsam. Ah! Oh nein, was ist denn da oben bei dir los? Oh, Diddle, da ist irgendwas hinter mir. Ich spüre es an meinem Rücken. Kannst du sehen, ob es was Gefährliches ist? Es sieht von hier unten aus wie ein... Aua! Puh. Mein Kopf! Jetzt ist es weg. Ich habe es verscheucht. Verscheucht? Du hast es heruntergeworfen. Mal sehen, was das war. Das Lexikon! Juhu! Wir haben das Lexikon gefunden. Dann kann ich jetzt endlich wieder runterkommen. Wozu brauchst du das überhaupt? Wegen, jetzt habe ich's vergessen. Aber wenn ich's jetzt schon mal gefunden habe, dann lass uns doch mal nachschlagen unter, wie heißt dein Land nochmal? Südwest-Knautschanien. Oh, Käse. Sardine, Salamander, Süßigkeiten, Südpol, Südwest-Knautschanien. Hier. Lies vor. Südwest-Knautschanien, Land der Knuffelteddys. Einwohnerzahl 14. Ungefähr ziemlich unheimlich groß. Bekannt für seine reichhaltigen Honigquellen. Der höchste Berg des Landes ist der 3000 Meter hohe Honigberg. Meist genutztes Fortbewegungsmittel ist das nur in Südwest-Knautschanien vorkommende Honigkuchenpferd. Alle 4 Jahre findet hier die Honiade statt. Die Weltmeisterschaft im Honig ums Maul schmieren. Honig? Genau, ich hab ja Hunger. Hast du nicht vielleicht ein Gläschen Honig für mich? Das hätte ich mir ja jetzt wirklich verdient. Stimmt, aber Honig habe ich keinen. Oh, schade. Aber ich habe eine wunderbare Idee. Zielstrebig geht Diddle auf ein seltsames Gerät zu, das ganz hinten an der Wand lehnt. Der unglaubliche Schokoladeneis-Fantastograph von Professor Diddle-Daddle-Blubberpeng. Die Frage ist nur, ob der auch Honig machen kann. Fasziniert beobachtet Pimboli, wie Diddle vorsichtig einen der etwa 20 Hebel bewegt, die an der Maschine befestigt sind. Nichts passiert. Ach ja, ich weiß. Man musste ihn erst aufziehen. An der Rückseite des Fantastographs befindet sich ein großer rostiger Schlüssel, der sich mit viel Mühe drehen lässt. Völlig eingerostet. So. Aber jetzt. Und noch eine Umdrehung. Wo war jetzt der Starthebel? Ist das auch nicht gefährlich? Oje, oje. Wenn das mal gut geht, wo ich doch so einen Hunger habe. Der Schokoladeneis-Fantastograph war eine von Professor Diddle-Daddle-Blubberpengs genialsten Erfindungen. 7 Jahre hat er daran gebaut. Niemand wusste genau, wie das Gerät eigentlich funktionierte. Ich glaube, es war der rote Knopf. Der grüne. Hoppla! Juhu! Er geht noch! Mehr Druck! Ventile 20 Grad weiter auf. Oha! Die Ölflanschbuchse ist ja noch zu. So, wie sieht's mit der Spritzmuffenschmierung aus? Oh, Käse. Perfekt. Jetzt müsste es laufen. Diddle hat sich in den Bedienungssessel des Fantastographs geschwungen und versucht, unzählige Anzeigen, Messinstrumente und Lämpchen im Auge zu behalten. Ein Greifarm bewegt sich langsam oberhalb seiner Ohren von einer Seite zur anderen. An dem Greifarm ist ein Teller befestigt. Vor einer Öffnung in der Maschine kommt er zum Stehen. Und füllen. Mit einem Schlag landet auf dem eben noch leeren Teller eine gigantische Portion Schokoladeneis. Mit Senf und Schlagsahne. Pimboli steht gebannt direkt vor der Maschine. Wie Honig sieht das aber nicht aus. Wieder bewegt sich der Greifarm mit dem Teller. Drohend stoppt er vor Pimbolis Kopf. Er holt weit aus und mit einem schadenfrohen Quietschen platscht er die Senf-Sahne-Schokoladen-Eiscreme-Portion genau in Pimbulis Gesicht. Genau das hat er bei Professor Diddle-Daddle-Blubberpeng auch immer gemacht. Oh Manu, das ist ja richtig lecker. Glücklich schlägt Pimbuli mit seiner kleinen Knuffel-Teddy-Zunge das Schokoladeneis aus seinem Gesicht. Früher habe ich immer gedacht, ich mag nur Honig, aber... Freut mich, dass es dir so gut schmeckt. So, jetzt, wo ich das Lexikon habe, geht's mal wieder runter. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Runter? Wieso? Oh nein, dann bin ich ja schon wieder allein. Na, die Türe klemmt irgendwie. Und wenn ich allein bin, habe ich bestimmt wieder schreckliche Angst. Tö, sowas. Wohin ging sie doch noch? Womöglich passiert mir dann auch noch was, wenn keiner auf mich aufpasst. Oder ich werde krank oder falle irgendwo rein. Aha, na also, geht doch. Was murmelst du denn da die ganze Zeit? Ich? Och, nur, dass ich dann hier wohl wieder ganz einsam sein werde, wenn du weg bist. Und keinen habe, der mit mir spielt und mich auf den Arm nimmt und ein bisschen knuffelt. Wieso das denn? Hast du wirklich gedacht, ich lasse dich hier einfach sitzen? Du kommst doch natürlich mit. Ehrlich? Ganz ehrlich? Na klar. Ich muss dich schließlich meinen Freunden vorstellen. Wir müssen viele neue Abenteuer erleben. Abenteuer? Gefährliche? Nein, nein. Keine Angst. Ich bin ja bei dir. Komm auf meinen Arm. Ich trag dich. Yippie, oh ja. In der Küche ist noch ein leckeres und sehr seltsames Stück Käse. Das musst du dir unbedingt anschauen. Mit sechseckigen Löchern, einem schnuppersuper aromatischen Geruch und dieser pfefferminzblattgrünen Farbe. Ach, Diddle, diesen speziellen Käse suchen wir aber heute nicht auch noch. Erstens ist kein Platz mehr im Einkaufskorb und zweitens glaube ich, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Gut, dass die meisten Käse Löcher haben. Sonst wäre der Korb ja noch schwerer. Ach, schaffst du's denn? Klar. Und morgen können alle zu meiner Party kommen. Das heißt, vielleicht könntest du schon ein bisschen früher? Natürlich. Wir haben hier noch ziemlich viel vorzubereiten. Ui, ich bin schon ganz schön aufgeregt. So ein Geburtstag ist vielleicht nervenaufrubbelnd. Ich kann bestimmt überhaupt nicht einschlafen. Diddle hat wirklich Schwierigkeiten mit dem Einschlafen. Stundenlang halten ihn die Gedanken an seinen großen Tag wach. So kommt es, dass er am nächsten Morgen noch murmeltiertief schläft, als sein Wecker angeht. Guten Morgen, Sie wollten geweckt werden? Spring, Maus, Diddle, spring, Maus, Diddle, schläfst du noch? Riechst du nicht den Käse? Er schläft sogar murmeltiertief. Spring, Maus, Diddle, spring, Maus, Diddle, schläfst du noch? Schläfst du immer noch? Na gut, dann eben nicht. Aber Diddle rührt sich nicht. Er wird doch wohl nicht tatsächlich seinen Geburtstag verschlafen. Jetzt, wo alle Gäste eingeladen und alles eingekauft ist, das wäre ja... Was? Wer? Oh nein, ich habe verschlafen. Diddle, bist du da? Klar bin ich da. Und wach bin ich auch schon. Schon lange sogar. So. Und warum bist du dann noch im Schlafanzug? Hä? Schlafanzug? Oh, du hast recht. Da laufe ich doch glatt 3 Stunden im Schlafanzug rum und habe selbst gar nicht mal bemerkt. Ach, Diddle. Oh, Käse. Seit zwei, seit einer halben Minute. Ach, ist doch nicht so schlimm. Schließlich hast du ja heute Geburtstag. Übrigens, zuckersahnesüße Glückwünsche von mir. Es gibt auch noch eine Überraschung, aber die kommt erst später. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit auch alles fertig ist, wenn deine Gäste kommen. Gut, dann ziehe ich mich jetzt ratzfatz an und puste schon mal die Luftballons auf. Und ich decke zuerst mal den großen Tisch und stelle die Namensschildchen auf. Pimboli. Daneben darf Akaturbo sitzen. Und neben dich setz ich mich. Diddle ist bei Ballon Nummer 9. So, jetzt noch ein paar Girlanden hier oben. Ballon Nummer 43. Ich gehe mal in die Küche und schneide Käsewürfel. Du kommst doch zurecht. Und wie Diddle zurechtkommt. Er hat schon 66 Ballons aufgepustet. Oh, die Löchersberger Käselimonade steht ja noch gar nicht im Kühlschrank. Ballon Nummer 82. So, Diddle, ich gehe jetzt in die Küche und bereite eine Überraschung für dich vor. Das heißt für dich, absolutes Komm-auf-gar-keinen-Fall-rein-Betretverbot. Eine überflüssige Ermahnung, denn Diddle ist im Moment überhaupt nicht imstande, die Küche zu betreten, selbst wenn er wollte. Er liegt auf dem Sofa und ist völlig aus der Puste. Sag mal, schläfst du schon wieder? Ich? Nein, mir ist nur so schwindelig. Ich mach nur ein super mini winzig kleines Verschnaufpäuschen und dann baue ich sofort die Schokokusspyramide auf. Okäse? Okäse, ich mach hier mal weiter. Und denk dran, nicht in die Küche kommen. Ein paar kurze Minuten liegt Diddle noch auf seinem Knuddelkuschelsofa. Dann macht er sich wieder ans Werk und es entsteht die kunstvollste und höchste Schokokusspyramide, die im Käsekuchenland jemals aufgetürmt worden ist. Diddlina, schau mal, das ist die kunstvollste und höchste... Oh nein! Kannst du mal aufmachen? Ich hab nasse Hände. Was machst du da eigentlich für einen Lärm? Nichts. Ich habe nur gerade die flachste, breiteste und zermatschteste Schokokusspyramide aller Zeiten gebaut. Ich komm ja schon. Flip, flap, flink rappelt Diddle sich auf und hüpft zur Tür. Der erste Gast ist da. Mit dem ersten Geschenk. Hallo, du bist der Erste? Nanu, da ist ja gar keiner. Nur ein Geschenk. Ein mega Riesengeschenk allerdings. Diddle, ich bin's doch. Das klingt wie ein südwestknautschanischer Knuffelteddy. Aber es ist gar keiner zu sehen. Hier, hinter dem Geschenk. Huhu. Huch, na sowas. Da ist ja doch jemand. Tata. Alles Gästebeste zum Geburtstagsfeste. Pimboli, vielen Dank. Also, das wäre doch nicht nötig gewesen. So ein riesiges Geschenk. Aber was steht denn da drauf? Vorsicht, zerbrechlich, nicht schütteln. Oha! So Wattepack-Fingerspitzen behutsam wie er nur kann, trägt Diddle die mit einer blitzeblauen Schleife verzierte Kiste ins Wohnzimmer. Oh, es geht ja schon los. Hallo, Pimboli. Hallo. Hui! Das ist ja ein großes Geschenk. Darf ich's gleich aufmachen, ja? Ja, natürlich. Aber bitte sei vorsichtig damit. Auf! Reißen! So, jetzt noch den Pappdeckel weg. Wow! Eine Schokokusspyramide. Die kunstvollste und höchste, die es im Käsekuchenland je gegeben hat. Diddle ist Geburtstagsmäuseherzhüpfglücklich. Denn jetzt ist er stolzer Besitzer sowohl der höchsten als auch der zermatschtesten Pyramide aller Zeiten. Danke, Pimboli. Vielen Dank. Oh, noch mehr Gäste. Hallo. Hallihallo. Oh, ihr seid... Kommt rein. Ich stehe aber groß geworden. Merk's mir, Lettermann, mein Freund der Bücherwurm. Onkel Blubberpeng! Hier bin ich, dein Onkel Pubberbleng. Onkel Blubberpeng, dein alter Onkel Blubberpeng. Warum bin ich überhaupt hier? Ach ja, ich hab ja Geburtstag. Nein, du hast Geburtstag, Dedel. Meine allerherzlichsten Glückwünsche. Dedelina, wer ist denn Onkel Blubberpeng? Das ist der Onkel des Cousins von Diddles Großtante dritten Grades. Professor Diddle Daddle Blubberpeng, der Erfinder. Aha, das ist der, der auch den Schokoladeneisfantastographen konstruiert hat. Und Diddle Luigi, die angepasste Peperazzi. Mamma mia. Ciao. Hab ich gekocht, eine schleckschlüpfrige Spezialschüssel Pasta verflixter für deine Freunde. Ist der Original sizilianisch. Und hab ich unterwegs mitgenommen Tante Dilora Sprüngli. Grüezi miteinander. Schau mal, Diddle, ich hab dir was mitgebracht. Aber noch nicht aufmachen, es ist eine Überraschung. Huch! Haha, ich glaube, ich habe schon eine Idee, was das sein könnte. Oh, danke. Hey, da ist ja auch mein Um-Sieben-Ecken-Vetter aus China. Diddle-Dong-Ping, wuh! Happy Birthday und herzliche Gratulation zum Geburtstag. Ich freue mich wirklich sehr, auf deiner Party zu sein. Und ich freue mich, dass du da bist. Oh, da ist ja auch Diddle-Dös. Diddle-Dös, das Surprise. Bonjour und alles Gute. Ist denn dein Bett sauber, Mademoiselle Diddelina, auch ihr? Natürlich. Aber sie hat sich in der Küche eingesperrt und plant irgendwas. Also ich hab ja absolutes, komm auf gar keinen Fall rein in die Küche Betretverbot. Also Diddle, mich lässt sie sicher. Aus gutem Grund darf Diddle nicht in die Küche. Schließlich ist dort in den letzten Stunden eine Spitzenspringmaus-Ohren-Schlacker-Überraschung entstanden. Diddles Geburtstagstorte. Diddelina, was machst du denn da? Oh la la! Das ist die dreistöckige Mandel, Erdbeer, Himbeer, Brombeer, Blaubeer, Heidelbeer, Kirschkäse, Creme, Sahne, Diddle Geburtstagstorte. Mit Kokosschokoflocken. Exquisite! Und was steht da obendrauf? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Diddle Dös, bist du so nett und hilfst mir bitte noch kurz, die Kerzen anzuzünden? Natürlich, kleine Diddelina. Oh la la, so viele Kerzen. Da muss der Petit Diddle aber ganz schön pusten. Ein paar Minuten später ist es soweit. Alle Kerzen auf der Torte brennen. Oh, Käse, lass sie uns raustragen. In diesem Moment geht in der Käsehöhle das Licht aus. Alles, was man sieht, ist das Licht der Kerzen, das sich in den leuchtenden Augen der Gäste spiegelt. Diddle kriegt vor lauter Staunen seinen Mäusemund gar nicht mehr zu. Sogar eine dicke Freudenträne kullert über sein strahlendes Gesicht. Sie bleibt noch kurz an seiner Nasenspitze hängen, bevor sie genau auf seinen noch leeren Kuchenteller fällt. Ihr seid alle so lieb zu mir. Lieber Diddle, du bist der knuddelliebste, springmaustollste, supernette. Was tät ich nur, wenn ich dich nicht hätte? Dein Leben soll sein long wie eine Baguette. Und bunt wie eine Pizza auf einem Tablett. So lecker wie ein Schweizer Käse-Raclette. Und so kuschelig wie ein südwestknoxanischer Knuffelteddy. Diddle, jetzt müsst du die Kerzen auspusten in einem Zügel. Und dir was wünschen dabei. Und... Ich wünsche mir... Halt! Stopp! Nichts verraten! Das muss dein Geheimnis bleiben. Gut, dann weiß ich jetzt was. Ich wünsche mir einen Geburtstagsschmuseschmatz von Diddelina. Und jetzt wird die Torte angeschnitten. Sind alle da? Ich glaube schon. Oder wo ist eigentlich... Hey, kommt alle mal zum Fenster. Da fliegt irgendwas immer vor der Haustür im Kreis rum. Bestimmt ein UFO. Innerhalb von 3 Sekunden steht die gesamte Partygesellschaft am Fenster. Ein UFO hat von ihnen noch keiner gesehen. Und dann auch noch genau an Diddles Geburtstag. außer sich vor Freude, reißt Diddle das Fenster auf. Wow! Sogar Außerirdische kommen zu meiner Party. Huhu, huhu. Wo seid ihr denn? Diddle! Oh, sie sprechen unsere Sprache. Und ihr UFO? Es sieht genau aus wie Agaturbo. Moment, das ist Agaturbo. Huhu, Agaturbo! Herr, bitte Landeerlaubnis! Roger! Brauchst du wieder einen Holzpfahl, um dich reinzubohren, Roger? Nein, ich kann inzwischen weich landen. Geht einfach einen Schritt zur Seite. Ich fliege zu euch rein. Okay, Se, Landeerlaubnis erteilt. Ich komme! Mehr Platz aus der Bahn. Geh vom Fenster weg. Ich muss da durch. Oh je. Oh, Vorsicht. Die Torte steht da hinten auf dem Tisch. Torte? Was für eine Torte? Oh, die Torte ist kaputt. Ich bin gelandet. Hier bin ich. Oh. Ich bin in der Torte gelandet. Das ist eine leckere Torte. Mit Himbeeren, Brom, Blau, Heidelbeeren, überall Beeren. Hallo, Agaturbo. So sehen also deine neuen weichen Landungen aus. Oh nein. Ich habe 3 Stunden an dieser Torte gearbeitet. Oh, tja, also das tut mir jetzt aber wirklich, also ganz außerordentlich. Oh, das tut mir leid. Und jetzt? Und jetzt ist es höchste Zeit, dass wir sie endlich essen. Es gibt Torte. Oh ja. Für alle. Torte. Genau. Kommt alle mit euren Tellern und ich verteile die Stücke. Große, kleine, mit Beeren und mit noch mehr Beeren oder mit ohne Beeren und überhaupt Beeren. In kürzester Zeit ist die gesamte Torte unter den Gästen aufgeteilt. Als alle etwas auf dem Teller haben, klopft Diddle mit der Kuchengabel an sein Glas. Oh, eine Rede. Diddle will etwas sagen. Ah, ein paar Worte sprechen, etwas verkünden, womöglich etwas verlautbaren oder uns zu Gehör bringen. Ihr müsst alle ruhig sein. Hallo, Ruhe. Psst, leise sein. Agaturbo. Ja? Wir sind bereits ruhig. Meine lieben Freunde. Der eine oder andere wird es bereits wissen. Wir feiern heute meinen... Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Meinen Geburtstag. Genau, das ist ein Ereignis, das die meisten von uns nur einmal im Jahr feiern. Und das ist auch gut so. Hätte man nämlich 2-mal jährlich Geburtstag, würde man auch 2-mal im Jahr ein Jahr älter werden. Dann wären wir jetzt alle schon doppelt so alt. Das könnt ihr jetzt gerne alle mal ausrechnen. Du meine Güte, doppelt! Dann wäre ich ja 18. Nein, 28. Nee, Quatsch, 88. Ich meine, ach du lieber Himmel. Aber man würde auch doppelt so viele Geschenke bekommen. Aber man könnte nichts damit anfangen, weil man in 0, nichts erwachsen wäre. Wenn jeder zum Beispiel 700 Mal im Jahr Geburtstag feiern würde. Dann überleg dir mal, wie schnell du dann schon groß wärst. Wenn deine Rede noch lange dauert, sind wir bald alle 700. Lass uns doch lieber tanzen. Oh, ja, ein Tänzchen. Mach doch mal Platz für das Paar. Oder geht ein Stückchen zur Seite. Oder ein Stückchen zur anderen Seite. Oder irgendwo anders hin. Oh, so kann doch niemand tanzen. Agaturbo. Der Einzige, der noch im Weg ist, bist du. Oh, pardon. Ich meine, das tut mir leid. Entschuldige vielmals, Diddlina. Wird nie wieder vorkommen. Es war ein Versehen, also jedenfalls nicht mit Absicht. Beziehungsweise völlig absichtslos. Diddle? Darf ich bitten? Aber, wenn ich dir auf die Füße trete... Ach, da passiert schon nichts. Oder wenn ich aus dem Takt komme... Da helfe ich dir dann schon. Oder nehmen wir mal an, ich könnte, theoretisch jetzt... nicht tanzen? Ach, das ist gar nicht so schwer. Du wirst schon sehen. Und mit diesen Worten packt Diddelina Diddel schwungvoll am Arm und tanzt mit ihm den Super-Springmaus-Kreiselschwanz-Geburtstagstanz. Bald schließen sich auch all die anderen Geburtstagsgäste an. Wir tanzen nach rechts. Ja, nach rechts. Wir tanzen nach links. Oh, jetzt nach links. Strecken die Hände ganz nach oben. Oh, oh. Legen uns einfach auf den Boden. Oh, wir springen wieder auf. Wah! Und klatschen in die Hände. Klatsch, klatsch. Wir drehen uns im Kreis. Wir trampeln mit den Füßen. Boom, boom, boom. Machen mit unseren Hinterteilen. Wer will, der kann sich noch mal drehen. Signora Sprüngli, ich muss einfach tanzen mit die schönste Springmausetante von der Welt. Ja, Herr Antipasti Peperazzi, dann machen Sie sich ruhig einmal auf die Suche, oder? Aber Signora, ich meine doch Sie. Kommen Sie in meine Arme. Hur, Herr Antipasti, oh, nicht so schnell. Mir wird ganz schwischwar, schwindelig. Oh, das ist ja wie im Karussell. Pimboli hat es sich in einem leeren Erdbeerkörbchen bequem gemacht und hängt als Passagier an Akatorbos Füßen. Der fliegt mit ihm im Takt der Musik immer im Kreis um die Wohnzimmerlampe herum. Wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Sie können nun die Sicherheitsgurte öffnen. Lieber nicht, Akatorbo. In der Tasche vor Ihrem Sitz befindet sich eine Packung Luftschlangen, die Sie ab sofort auf die anderen Partygäste abwerfen können. Wir erreichen in Kürze Diddel und Diddelina. Und hopp! Haha! Treffer! Treffer! Du hast sie erwischt! Ich starte durch! Das ist die allertollste Geburtstagsparty, die ich je gefeiert habe. Vergnügt tanzen, hüpfen und lachen alle Partygäste stundenlang, dass die kleine Käsehöhle nur so bebt. Im Käsekuchenland ist es längst dunkel geworden, als Diddel seine letzten Gäste verabschiedet. Wiedersehen! Bis bald! Kommt gut nach Hause! Tschüss, Diddelina! Tschüss! Und danke nochmal. Diddelina hat schon fast das gaudagelbe Käsegartentor erreicht, als sie sich plötzlich noch einmal umdreht und zu Diddel zurückkommt. Diddel hat den Eindruck, als würde Diddelina mit ihren Springmausfüßen kaum den Boden berühren und geradewegs auf ihn zuschweben. Dann stehen sich die beiden Mäuseschnauze an Mäuseschnauze gegenüber. Diddel? Diddelina? Ich hab noch was vergessen. Dann gibt Diddelina Diddel einen liebevollen Geburtstagsschmuseschmatz. Schmuseschmatz. Und ist im nächsten Moment schon über alle Käsekuchenberge. Oh, es hat funktioniert. Sie hat mir einen Schmuseschmatz gegeben. Sie hat mir wirklich einen Schmuseschmatz gegeben. Genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Als Diddel die Tür zu seiner Käsehöhle schließt, ist er sich sicher, dass er gerade das allerschönste Geburtstagsgeschenk bekommen hat. Um sein Geschenk von Diddelina so lange wie möglich behalten zu können, geht Diddel, ohne sich mit dem Schlabberlabber-Waschlappen zu waschen, schlummermümmelmüde in sein Ritzeratzebett. Zufrieden und süß schläft die wahrscheinlich goldigste Maus der Welt ein und träumt von all den neuen Abenteuern, die auf ihn und seine Freunde warten.